Nachdem es im sächsischen Heidenau 2 Nächte in Folge ausländerfeindliche Krawalle vor einer Asylunterkunft gegeben hat, richtet die Polizei nun dort einen besonderen Sicherheitsbereich ein. Damit sollen potenzielle Gewalttäter frühzeitig identifiziert werden, so Sachsens Innenminister Ulbich. In dem Kontrollbereich kann die Polizei anlasslos Personen kontrollieren sowie Platzverweise und Aufenthaltsverbote aussprechen. Vizekanzler Sigmar Gabriel hat angesichts der rechtsradikalen Proteste im sächsischen Heidenau die Route seiner Sommerreise geändert und will morgen die dortige Flüchtlingsnotunterkunft besuchen. Gabriel sei vom Heidenauer Bürgermeister Jürgen Opitz und vom stellvertretenden sächsischen Ministerpräsidenten Dulich eingeladen worden, sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministers.